Wenn das Wort kraftvoller verkündet wird, seid ihr auch empfänglicher. Denn Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Geht die Predigt also immer mit einer Erwartungshaltung an. Das ist anders, als einen Film oder eine Serie anzusehen oder mit seinem Smartphone herumzuspielen. Solche Dinge geben einem keine Kraft. Sie rufen keinen Glauben in uns hervor. Im Gegenteil, man fühlt sich danach müder, besonders beim Koma-Glotzen, wo man sich immer noch gleich auch die nächste Folge anschauen muss. Es ermüdet einen nur, es raubt einem die Zeit. Wenn man hingegen Gottes Wort hört, wird etwas auf einen übertragen. Ihr müsst nicht einmal warten, um es anzuwenden. Während ihr das Wort hört, gilt, Gottes Worte sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Amen. Ich bete im Namen von Jesus, dass ihr euch immer des Friedens bewusst seid, den Jesus euch im Obergemach geschenkt hat. Im Obergemach spricht er von unserem Beistand, dem Heiligen Geist. Der Beistand, ich liebe es, der Heilige Geist. Er ist nicht da, um zu verurteilen oder zu richten. Er ist da, um uns zur Seite zu stehen, im Griechischen para. Para bedeutet an der Seite. Klet, Hilfe. Einer, der gerufen wird, um zu helfen. Einer, der gerufen wird, um zu helfen. Habt ihr euch schon einmal verirrt? Ihr seid im Urlaub im Ausland und plötzlich habt ihr euch verlaufen. Ihr kennt euch dort nicht aus. Ihr befindet euch an einem verlassenen Ort und in einem bergigen Gebiet. Es ist sehr gefährlich. Ihr habt eure Familie dabei. Und weit und breit ist niemand zu sehen. Und plötzlich kommt jemand und sagt, oh, hier entlang, biegen Sie rechts ab, biegen Sie links ab. Ihr seid so dankbar, denjenigen zu sehen. Er sagt, hier lang, und dann verschwindet er. Und ihr versucht euch krampfhaft zu merken, was er gerade gesagt hat. Ihr fürchtet, falsch abzubiegen, und Schnee fällt. Ich habe das selbst erlebt. Der Schnee fiel sehr dicht und keine Menschenseele war zu sehen. Diese Geschichte erzähle ich euch ein andermal, okay? Und dieser Mann ging, aber ein anderer kam. Ihr habt gebetet und ein weiterer Mann erscheint. Dieser Mann weist euch den Weg. Aber was sagt er? Kann ich euch begleiten? Okay, heutzutage muss man vorsichtig sein, bevor man jemanden ins Auto lässt. Aber er sieht vertrauenswürdig genug aus, weil sein Gesicht euch an Pastor Mark erinnert. Er lächelt die ganze Zeit. Und dann lasst ihr ihn ins Auto. Jetzt ist er da, um euch zu sagen, jetzt hier rechts abbiegen, hier links abbiegen. Ich wohne dort drüben, alles klar, hier entlang, jetzt müssen Sie da unten lang. Ihr findet die Autobahn. Plötzlich sind viele Menschen da, ihr seid überglücklich. Ihr wisst, dass dieser Mann ein guter Mensch ist, der euch aus dieser Wildnis herausgeführt hat, nicht wahr? Also der Heilige Geist wurde beauftragt, uns zur Seite zu stehen. Er ist in uns. Seine Führung kommt von innen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Wie viel? Bezieht das auch das Elternsein mit ein und eure Arbeit? Kommt schon, alles, wirklich alles. Lasst euch also nicht von religiösen Vorstellungen und Lehren oder von dem, was ihr früher über den Heiligen Geist gehört habt, begrenzen. Es geht nicht nur um bestimmte geistliche Dinge. Nein, alles bedeutet wirklich alles. Sonst beginnen die Menschen, Führung bei anderen Quellen zu suchen. Amen. Deshalb gefällt es mir nicht, wenn Leute sagen, oh, Pastor Prince hat geheilt. Nein, ich habe nicht geheilt. So etwas sollte man nicht sagen. Wer hat geheilt? Jesus. Ich sage immer, wenn ich heilen könnte, würde ich meine Hand auf mein eigenes Gesicht legen. Ja, lacht nicht zu laut, das ist nicht nett. Amen. Und einigen von euch würde ich ebenfalls die Hand aufs Gesicht legen. Preist den Herrn. Also, der Herr ist es, der heilt. Und dies geschieht durch die Gaben der Heilung. Diese Gaben wirken, wie er es will. Manchmal betrifft es diese Krankheit, manchmal jene. Er ist souverän. Amen. Amen. Can I have a good amen? Praise the Lord. Aber wenn ihr eure Heilung nicht durch die Gaben der Heilung empfangt, könnt ihr sie immer noch durch Glauben erhalten, denn das Werk ist vollbracht. Derselbe Körper von Jesus, der eure Sünden trug, trug auch eure Krankheiten. Er selbst nahm unsere Gebrechen auf sich. Im Obergemach sagt er, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er lehrt uns unter anderem, indem er uns daran erinnert, was er uns gesagt hat. Gesagt ist hier im Perfekt. perfekt. Er hat euch also irgendwann in der Vergangenheit etwas mitgeteilt. Wenn ihr es wirklich braucht, wenn ihr mit einer Situation, einer Krise oder einer Herausforderung konfrontiert werdet, für die ihr keine Antwort wisst, dann achtet auf das, was der Heilige Geist euch ins Gedächtnis ruft. Ich will das mal durch folgenden Vergleich verdeutlichen. Wenn ihr im Ausland seid, müsst ihr euch auf die dortige Sprache einstellen. Es sei denn, ihr habt eine Übersetzer-App. Heutzutage gibt es ziemlich viele davon. Ich selbst habe eine sehr gute. Sie deckt tatsächlich alle bekannten Sprachen der Welt ab. Ich kann hineinsprechen, und es ist nicht die iPhone-App, okay? Ich spreche hinein und sofort wird es für die andere Person übersetzt. Sie war für mich sehr hilfreich. Aber grundsätzlich gilt, wo immer ihr auch hingeht, ihr müsst die Sprache sprechen oder sicherstellen, dass die Person versteht, woher ihr kommt. Liege ich richtig? Wollt ihr die Sprache des Heiligen Geistes sprechen? Ja. Ich spreche jetzt nicht vom Zungenreden, was stattfindet, wenn der Heilige Geist durch uns in einer unbekannten Sprache betet. Manchmal geschieht dies in bekannten Sprachen, oft um den Menschen mit der Auslegung der Zungen zu dienen. Meistens ist es jedoch eine unbekannte Sprache. Ja, es gibt eine Sprache des Heiligen Geistes zum Beten, sie dient eurer Erbauung. Doch die Hauptform, wie sich der Heilige Geist ausdrückt, sind Visionen und Träume. Visionen und Träume. In der Apostelgeschichte zitiert Petrus Joel. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Das hat nichts damit zu tun, dass nur alte Menschen träumen und junge Menschen Visionen haben. Manche behaupten, weil alte Menschen viel schlafen. Das stimmt nicht. In Wahrheit schlafen ältere Menschen weniger, okay? Junge Menschen schlafen viel. Okay. Der Vers will vielmehr sagen, dass sowohl Junge als auch Alte Träume und Visionen erleben. Habt ihr bemerkt, dass sowohl Träume als auch Visionen bildhaft sind? Träume und Visionen sind Bilder. Bilder, die uns kommen. Oft denken wir jedoch an die Art von Vision, die mit den physischen Augen sichtbar ist. Wir stellen uns vor, dass ein Engel in meinem Zimmer erscheint oder Jesus mir erscheint. Tut der Herr das heutzutage noch? Ja, aber sucht nicht danach. Wenn es passiert, dann passiert es. Amen. Und wenn es passiert, gibt es bestimmte Prüfungen, denen ihr diese Vision unterziehen müsst. Ob es eine Prophezeiung ist oder eine Manifestation der Gaben, testet sie stets. Fragt, wen verherrlicht sie? Verherrlicht sie einen Menschen, jemand anderes? Das ist das Erste. Oder verherrlicht sie Jesus? Tatsächlich sagt Jesus an einer anderen Stelle im Obergemach über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Er wird von mir zeugen. Er wird nehmen, was mein ist, und es euch zeigen. Es dreht sich alles um Jesus. Der Heilige Geist spricht noch nicht mal von sich selbst. Er spricht von Jesus. So könnt ihr erkennen, dass jemand vom Heiligen Geist erfüllt und gesalbt ist, wenn er über Jesus spricht und ständig auf ihn hinweist. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Ihr müsst also wissen, dass die Sprache des Heiligen Geistes in Visionen und Träumen besteht. Doch oft, weil wir auf eine äußerlich sichtbare Vision warten, achten wir nicht auf die Visionen und mentalen Bilder, die in unserem Innern auftauchen, wenn wir in Zungen beten. Wenn ihr für euer Kind betet und im Geist betet, möchte der Heilige Geist zu euch sprechen. Und oft erscheint ein Bild von eurem Kind in euren Gedanken, das ihr jedoch beiseite schiebt. Amen. Wenn mir innerlich ein Bild von Justin kommt und er nicht bei mir ist, sagen wir, er ist in der Schule, und ich sehe ein inneres Bild von einem Unfall oder dergleichen, dann ignoriere ich das nicht einfach. Ich sage, ich binde das im Namen von Jesus. Ich nutze die Autorität von Jesus. Übrigens, nur damit ihr es wisst, im Obergemach hat Jesus auch zwei Arten des Betens gelehrt. Wie wir wissen, war die endgültige Form des Gebets, das die frühen Christen oft praktizierten, das Sprechen in Zungen, im Geist. Paulus sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber was die normalen menschlichen Sprachen betrifft, lehrte Jesus im Obergemach zwei Arten des Gebets. Ich erkläre euch das jetzt schnell. Vorher hat er seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt, auch das Gebet des Herrn genannt. Gebet der Jünger wäre vielleicht passender. Es ist ein Gebet des Königreichs vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Es endet nicht einmal mit im Namen von Jesus. Aber es gibt ein Gebet im Obergemach, wo er zum ersten Mal sagte, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Das umfasst sogar das Vaterunser, denn sie haben das Vaterunser gebetet, seit er es ihnen beigebracht hat, richtig? Also sagt er im Obergemach, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet den Vater, okay? The Father. All right? Bittet den Vater in meinem Namen. Und er? Wer wird es geben? Der Vater. Er wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, er wird es euch geben. Wenn ihr also im Namen von Jesus bittet, ist es, als würde der Vater euch nicht mehr sehen. Er sieht Jesus, der die Bitte vorbringt. In meinem Namen bedeutet, dass ihr nicht mehr auf eigenen Beinen, auf eigenen Verdiensten steht. Ihr steht in der Person Jesu, in seinen Verdiensten. Hat er es verdient, dass Gebete erhört werden? Aber hallo, und wie? Seid ihr noch dabei? Merkt euch das zuerst. Ihr bittet den Vater, die Quelle aller Segnungen, okay? Was immer ihr den Vater bittet, er wird es euch geben. Wer wird es geben? Er. Aber es gibt eine andere Stelle im Obergemach, wo Jesus sagt, wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Beachtet, dass er nicht sagte, was immer ihr den Vater bittet. Erst sagt er, er wird es geben. Dann sagt er, ich werde es tun. Wenn ihr etwas bittet, werde ich es tun. Dieses Bitten kann Bitten oder Flehen sein. Aber einem Griechisch-Experten zufolge kann dieses Wort auch Befehlen oder Fordern bedeuten. Befehlen oder Fordern. Also, wenn es darauf ankommt, und ich sagte gerade, wenn ich einen Traum, eine innere Vision oder ein mentales Bild von etwas Schlechtem in der Zukunft sehe, dann sage ich, im Namen von Jesus binde ich das, sodass es nicht geschieht. Im Namen von Jesus. Denkt daran, Jesus hat der Gemeinde die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Was immer ihr auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was immer ihr auf Erden löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Ein bekanntes hebräisches Sprichwort. Lösen und binden bedeutet hier, dass das, was wir erlauben, auch der Himmel erlaubt. Und was wir untersagen, untersagt auch der Himmel. Es gibt also vieles, was wir zugelassen haben, und wir rufen zu Gott, Gott, handle doch, handle! Und Gott sagt, ich habe euch die Vollmacht gegeben. Stellt euch einen Verkehrspolizisten vor, der mitten auf der Straße steht und den Verkehr regelt. Plötzlich kommt ein großer LKW direkt auf ihn zu. Er sagt, oh, das erlebe ich jetzt zum ersten Mal, seitdem ich diesen Job habe, und ich weiß nicht, was zu tun ist. Er ruft die Zentrale an. Was soll ich tun? Bitte sagt mir, was zu tun ist. Jedes Mal, wenn ein großer LKW seinen Weg kreuzt, ruft er immer wieder die Zentrale an. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Er wäre in kürzester Zeit seinen Job los, nicht wahr? Sie würden schnell merken, dass dieser Mann nicht das Zeug zum Verkehrspolizisten hat, oder? Ihr müsst Gott nicht immer fragen. Sobald ihr wisst, was Gottes Wille ist, handelt mit seiner Vollmacht. Euer Problem ist nicht euer Vater im Himmel, der heilt, rettet und segnet. Euer Problem ist der Teufel. Und der Teufel bleibt so, es sei denn, jemand mit größerer Vollmacht tritt auf und sagt, lass ab davon. Euer Kind ist krank, weiß das Fieber zurecht. Es ist nicht Gott, sagt nicht Gott, bitte heile, bitte heile. Ihr könnt das anfangs beten, danach aber nutzt eure Vollmacht. Ihr seid Gottes Kinder. Jesus sagte, in meinem Namen, wenn ihr fordert, dass das Fieber in meinem Namen weicht, werde ich es tun. Letztendlich ist es immer noch Jesus, der das Kind heilt. Er sagt, ich werde es tun. Wenn ihr es in meinem Namen fordert, werde ich es tun. Was aber, wenn ihr es nicht in seinem Namen fordert? Bedenkt, ihr fordert nicht von Gott. Ihr fordert vom Teufel oder ihr fordert von der Krankheit. Oder ihr fordert von dem Hindernis, das von der Macht der Finsternis kommt und euch im Weg steht. Ihr könnt es fordern. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in einer großen Garküche. Ich will sie nicht genau benennen. Und während ich durch sie hindurchging, entstand plötzlich ein Tumult und es kam zu einer lauten Streiterei. Es war ein Paar, ob es nun Eheleute oder Freund und Freundin waren. Jedenfalls stritten sie lautstark. Der Mann schrie sie an und sie schrie zurück. Und jeder hielt sich fern. Es war so laut, Normalerweise gehe ich bei solchen Szenen einfach weiter, ziehe mich zurück, um zu essen. Aber irgendwie spürte ich, dass der Herr mir etwas über dieses Paar zu sagen hatte. Wer weiß, vielleicht sind sie bereits hier, gerettet. Denn wenn der Herr führt, gibt es immer einen Grund. Und der Herr sagte mir, nutze deine Vollmacht. Also stand ich nicht weit entfernt von dem Paar und sagte, im Namen von... Und der Mann war gerade dabei, sie zu schlagen. Sie weinte und er hob die Hand. Niemand tat etwas, die Leute machten einfach Platz. Er schrie. Und in diesem Moment sagte ich, im Namen von Jesus ergreife ich die Vollmacht über diesen Geist des Streits, der diese Person antreibt. Ich gebiete dir, ihn loszulassen und zu gehen, im Namen des Herrn Jesus. Und auf einen Schlag schaute er nach unten, schaute sich um. Sein Gesichtsausdruck änderte sich. Es war, als hätte ihn etwas verlassen. Sein Gesicht war nicht mehr düster. Dann berührte er seine Frau oder Freundin. Ich konnte es nicht genau sehen, aber es schien, als hätte er Tränen in den Augen. Dann umarmte er sie. Und dann küssten sie sich. Ich weiß es nicht genau. Ich war bereits gegangen. Meine Aufgabe war erledigt. Aber ich sage euch, soweit ich das beurteilen kann, war es ein geistliches Wesen, das diesen Mann antrieb. Viele von uns sehen einen Streit und denken, ja, das liegt daran, dass sie mich nicht versteht. Und sie sagt, er versteht mich nicht oder er weiß mich nicht zu schätzen oder sie nutzt mich aus und so weiter. Die ganze Zeit überdenken wir, unser Kampf sei gegen Fleisch und Blut, gegen den Ehepartner, den Kollegen oder den Chef. Wir erkennen nicht, dass ein geistlicher Kampf im Gange ist. Und heute wird der geistliche Kampf leider in der Gemeinde kaum noch thematisiert, was sehr traurig ist. Der Teufel ist froh, wenn er weiter unbemerkt sein Unwesen treiben kann. Nein, mein Freund, du befindest dich in einem Kampf. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte. Und du hast die Vollmacht. Du magst klein sein, ein Verkehrspolizist mag klein sein, einem LKW gegenüberstehen, aber er hebt seine Hand und der Fahrer muss anhalten. Warum? Weil hinter ihm die gesamte Polizeikraft steht. Hinter der Polizeikraft steht die militärische Macht. Die Macht der Regierung steht hinter diesem Mann. Amen. Amen. Er steht da nicht in seinem eigenen Namen. Wenn du also sagst, im Namen von Jesus, ist es, als ob Jesus es tut. Es ist Jesus, der es tut. Er sagt, fordere irgendetwas in meinem Namen und ich werde es tun. So lehrt er es uns im Obergemach. Also was sollst du fordern? Dinge, von denen du sicher weißt, dass sie Gottes Wille sind. Solange du nicht weißt, ob es Gottes Wille ist, wie kannst du es dann fordern? Dann bittest du, wenn du fordern und befehlen solltest. Und du befiehlst, wenn du bitten solltest. Es gibt Dinge, um die du Gott bitten solltest. Um Weisheit zum Beispiel solltest du Gott bitten. Der Teufel hält nicht deine Weisheit zurück. Teufel, lass meine Weisheit los! Der Teufel sagt, ich habe deine Weisheit nicht. Ich selbst bin nicht sehr weise, sonst wäre ich nicht in dieser Lage. Es gibt also Dinge, um die ihr Gott bitten müsst. Je mehr ihr das Wort Gottes hört, desto mehr lernt ihr. Die Bibel ist kein religiöses Buch. Sie ist das Handbuch des Schöpfers. Das sind Lebensanweisungen. Und nicht nur für dieses Leben, sondern auch für die Ewigkeit. Denn unser Leben ist nicht nur hier. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen und immer mehr Geld. Denn eines Tages, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, wird man dich mit einem Leichentuch bedecken. Das Leben hier ist vergänglich. In der Tat hat unsere Ewigkeit bereits begonnen. Wenn ihr wiedergeboren seid, seid ihr ein ewiger Geist. Deshalb werdet ihr, die Gläubigen, den Tod niemals sehen. Ein Gläubiger in Christus wird den Tod niemals sehen. Was bedeutet das? Dass euer Herz niemals aufhört zu schlagen? Dass euer Körper nur schläft? Ja, in gewisser Weise. Die Bibel verwendet das Wort Schlaf für den Gläubigen, weil der Heilige Geist möchte, dass ihr wisst, dass der Tod für den Gläubigen wie Schlaf ist. Ihr tretet buchstäblich heraus und das wahre Ich, das ewig ist, muss anderswo untergebracht werden und das ist der Himmel. Für den Ungläubigen muss es auch irgendwo etwas geben, das ewig ist, und das ist die Unterwelt. Die Bibel spricht vom Hades oder der Hölle. Das steht in der Bibel. Jesus sprach mehr über die Hölle als jeder andere. Die liebevollste Person, die je einen Fuß auf die Erde setzte. Es gibt eine Lehrmeinung im Christentum, die besagt, die Hölle sei etwas Geistliches. Lasst mich euch Folgendes sagen. Die Hölle ist nicht bloß geistlich, sondern ein realer Ort. Jesus sagte dies ausdrücklich, als er über die Hölle sprach. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Was bedeutet das? Es ist wörtlich gemeint. Wenn man bildliche Sprache für etwas im übertragenen Sinne verwendet, benutzt man nicht solche Ausdrücke. Es ist wörtlich gemeint. Es wird sehr still, wenn man über die Hölle spricht. Aber irgendwo in der Gemeinde müssen wir über die Hölle predigen. Die Hölle existiert, okay? Also Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Angenommen, ihr wart letztes Mal im Gottesdienst und habt meine Predigt gehört. Und nun werdet ihr gebeten, das an eure Kleingruppe weiterzugeben und ihr seid nicht richtig vorbereitet. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist wird euch zu diesem Zeitpunkt an das erinnern, was ich gesagt habe. Ob durch Pastor Prince oder einen anderen Pastor, einen Bibellehrer oder sogar euren Kleingruppenleiter oder jemand anderes. Ihr habt durch diese Person von Jesus gehört. Und wisst ihr was? Zur richtigen Zeit wird der Heilige Geist euch daran erinnern. Das zeigt mir auch, dass der Heilige Geist Menschen helfen kann, nicht an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Denn er ist dafür zuständig, uns Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und das Werk des Teufels besteht darin, sogar eure Erinnerungen zu stehlen. Wisst ihr, dass er eure Erinnerungen stiehlt? Er entwendet sie. Die Israeliten zogen durch die Wüste und vergaßen sehr schnell ihr Leben als Sklaven in Ägypten. Wie oft haben sie es vergessen? Deshalb ist das Gedächtnis so wichtig. Deshalb sind andere Feiern vergangen und finden nicht mehr statt. Aber das jüdische Volk feiert in diesem Monat das Passa. Was ist das Passa? Vor 3500 Jahren ereignete sich das erste Passa, als Gott Mose anwies, den Israeliten zu sagen, sie sollen das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Seht ihr das Kreuz? Die beiden Pfosten und der Querbalken, das bildet ein Kreuz, nicht wahr? Und im Innern ihrer Häuser sollten sie das Lamm essen. Gott sagte von da an, vergesst das nicht. Wenn eure Kinder euch fragen, warum ist diese Nacht anders als andere Nächte, dann lehrt sie. Lehrt sie. Einige Rituale sind wichtig, denn bis heute, auch wenn andere Feierlichkeiten in Vergessenheit geraten sind, erinnern sich die Menschen immer noch. Juden auf der ganzen Welt feiern diesen Monat Passa. Wir müssen also einige dieser Traditionen in unseren Familien bewahren. Ach, unsere Geburtstage kommen jedes Jahr, feiern oder nicht feiern, egal, Jahrestage, egal. Nein, wenn solche Anlässe ausbleiben, gibt es keinen Grund für Familien zusammenzukommen. Okay, das ist nicht mein Predigtthema, preist Gott. Gleich nachdem Jesus sagte, dass der Heilige Geist euch alles lehrt und euch alles ins Gedächtnis ruft, sagte er auch, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Welche Art von Frieden ist das? Nicht wie die Welt ihn gibt. Wie nach einer Wellnessbehandlung oder einer Massage. Man fühlt sich so richtig entspannt. Die Musik ist wie aus einer anderen Welt. Man sitzt dort, ist völlig entspannt. Nichts regt die Gedanken auf. Nichts beunruhigt die Gefühle in einer Wellness-Umgebung. Die Mitarbeiter dort helfen einem, sich zu entspannen. Eine Stunde, zwei Stunden, eine Weile. Und danach bezahlt man Geld und geht hinaus. Stimmt's? Man ist zurück in der realen Welt. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus, und verzage nicht. Lasst meinen Frieden in eurem Herzen herrschen. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jetzt liegt es an euch. Übt es ein. Macht es diese Woche zu einem Spiel, den Frieden von Jesus, der bereits in euch ist, zu erfahren. Denn er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Dies ist mein Erbe. Ihr habt mich in Frieden wirken sehen. Niemals beunruhigt. Diesen Frieden gebe ich euch. Und vergesst nicht, das Wort für Heilung auf Hebräisch ist dasselbe Wort wie für Frieden. Shalom. Shalom bedeutet seelischen Frieden sowie Gesundheit für euren Körper. Shalom steht für Wohlbefinden, für Ganzheit, keine Krankheit. Es bedeutet vollkommene Ruhe in jedem Teil eures Körpers. Tatsächlich sagt die Bibel, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Und auf Hebräisch heißt es ein Marpe-Herz, ein entspanntes Herz, ein Herz, das heilend wirkt. Es ist das Leben des Leibes, nicht des Geistes, sondern des Leibes. Deshalb sagte der Herr zu mir, bewahre diese Gelassenheit. Jedes Mal, wenn ich krank werde, frage ich mich, wo habe ich meinen Frieden verloren? Wem habe ich erlaubt, mir meinen Frieden zu rauben? Ich muss wieder diese Gelassenheit zurückerlangen. Mehr noch, er hat mir gesagt, wenn du deinen Frieden bewahrst, wirst du ein langes Leben führen. Die Menschen werden staunen, dass du immer noch jung aussiehst. Amen. Gesundheit, Lebensqualität. Es hat keinen Sinn, ein langes Leben zu führen, wenn man ständig leidet, nicht wahr? Das hat der Herr zu mir gesagt. Und ich bin noch nicht dort, okay? Beachtet also, dass Gnade und Frieden zusammengehören wie Zwillinge, Power-Zwillinge, Gnade und Frieden. Gnade und Frieden. Wie erlangt man das? Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Je mehr ihr Jesus kennt, desto mehr werden Gnade und Frieden vermehrt. Amen. Also, Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Kurz nachdem er erklärt hat, wie der Heilige Geist euch alles lehren und euch alles ins Gedächtnis rufen wird, sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Der Heilige Geist spricht manchmal auf eine Art, die wortlos ist. Es ist wie bei einem verliebten Paar. Fragt ihr Gott manchmal, Gott, warum sprichst du nicht lauter? Ich möchte deine Stimme hören. Wenn du mir einfach sagen könntest, wohin ich gehen soll, was ich tun soll, das wäre großartig. Aber Gott, deine Stimme ist etwas leise. Hört genau hin und ihr werdet ihn sagen hören, Verliebte schreien nicht. Wer nahe ist, schreit nicht, weil er nahe ist. Du verhältst dich so, als wäre ich dir nicht nahe. Du gehst von einer falschen Annahme aus. Deshalb kannst du meine leise Stimme nicht hören. Einmal ging Elia zum Berg Sinai und begegnete dort Gott. Dort gab es ein Erdbeben, aber, so lesen wir in der Bibel, der Herr war nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer, der Herr war nicht im Feuer, sagt die Bibel. Es folgte ein starker Wind. Der Herr war nicht im Wind. Der Wind ließ Felsen vom Berg Sinai herabstürzen. Doch der Herr war nicht im Wind. Und dann, nach Erdbeben, Wind und Feuer, in denen der Herr nicht war, heißt es in der Bibel, gab es ein leises, sanftes Säuseln. Ich habe das auf Hebräisch nachgelesen. Es kann all diese Dinge bedeuten in den verschiedenen Bibelübersetzungen, die es gibt. Es heißt dort ein sanftes Säuseln oder ein leises Flüstern. Obwohl Gott allmächtig ist, zeigt er sich nicht in gewaltigen Erscheinungen wie Blitz und Donner. Wir verpassen oft Gottes Gegenwart, weil wir seine Stimme nicht hören können, die zu uns in einer sanften, süßen, leisen Stimme kommt, wie die Bibel sagt. Ein sanftes Flüstern im Innern. So wie Verliebte, die sich im Park leise zueinander sagen, ich liebe dich, Schatz. Man versucht genau hinzuhören, kann aber nichts hören. Hey, könnt ihr lauter sprechen? Ich möchte hören, was ihr sagt. Aber sie sind in ihrer eigenen Welt. Wenn der Heilige Geist in dir ist, befindet er sich im intimsten Teil von dir, dem Geist. Geist und Heiliger Geist geben zusammen Zeugnis. Und dann weißt du es. Manchmal zeigt er sich auch durch mentale Bilder. Das ist der Grund, warum der Teufel versucht, euer Denken zu manipulieren, es mit Pornografie, unreinen Gedanken, schmutzigen Vorstellungen, negativen Denkmustern, düsteren Bildern und Finsternis zu füllen. Warum? Weil er weiß, dass der Heilige Geist nicht die Oberhand gewinnen kann, wenn euer Herz mit all diesen Vorstellungen gefüllt ist. Was also tun? Sich direkt dagegen wenden? Nein, Richtet euer Augenmerk lieber auf die Vorstellungen des Heiligen Geistes. Wo findet ihr sie? Zuerst einmal in der Bibel. Erinnert euch an das Jahr der Hason-Vision. All diese Bilder sind in der Bibel. Gott spricht in Bildern. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, dieser Mensch ist gesegnet, ein glücklicher Mensch. Wie in Psalm 1. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ein einzelner Baum, aber umgeben von Wasserbächen. Ein Überfluss für eine Person. Er ist an Wasserbächen gepflanzt. Es spielt keine Rolle, ob andere Orte dunkel, trocken oder dürftig sind, ohne Versorgung. Was auch immer in der Welt passiert, als Kinder Gottes seid ihr immer überreich versorgt. Ihr seid überversorgt. Das ist Gottes Versprechen. Wenn ich das in der Bibel sehe, male ich mir das vor meinem inneren Auge aus. Ich sehe mich selbst so. Dadurch wird mir ein Bild vermittelt. Der Heilige Geist hat dieses Bild in die Bibel geschrieben und ich nehme dieses Bild und verinnerliche es. Der Heilige Geist spricht durch Bilder, durch Visionen und Träume. Manchmal bete ich und plötzlich taucht vor meinem inneren Auge ein Bild auf. Vielleicht stammt es nicht aus der Bibel, aber ich weiß, dass es vom Heiligen Geist kommt. Amen. Es könnte eine moderne Umgebung darstellen. Vielleicht siehst du dich in einem modernen Gebäude. Du siehst sogar den Namen des Gebäudes, der nicht in der Bibel steht. Vielleicht liegt Gottes Bestimmung für dich in diesem Gebäude. Dein zukünftiger Arbeitsplatz könnte dort sein. Achtet auf die Sprache der Visionen und Träume. Übrigens, während ich mich auf diese Predigt vorbereitete und mich dem Heiligen Geist öffnete, hatte ich einen Traum. Nebenbei bemerkt, nicht alle Träume stammen von Gott. Aber vor ein paar Tagen träumte ich, dass wir alle, und ich wusste, dass es sich um euch handelte, in einem riesigen Gebäude waren. Und ich befand mich in einer der Wohnungen. Ich konnte die Zimmer im Gebäude sehen. Ich stand auf dem Balkon dieses Gebäudes, ein großes Gebäude, und ich wusste, es ist unsere Gemeinde. Ihr wart alle dort. Ich wusste, es ist die Gemeinde. Und plötzlich sah ich von Weitem eine wunderschöne Natur, eine idyllische Landschaft. Von weit her konnte man die Berge sehen und dann die Täler und Schluchten. Aber dann sah ich in der Ferne eine Säule aus Wolken. Eine Wolkensäule. Und ich beobachtete, wie die Wolkensäule näher und näher kam, immer näher, bis ich erkannte, dass direkt unter der Wolkensäule der Hohepriester Israels stand. Ihr alle kennt das Bild, richtig? Mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Damals nannten sie ihn den Brustpanzer des Urteils, der Entscheidung. Und er trug das Gewand. Ich sah ihn, aber in dem Moment, als ich ihn sah, achtet auf diesen Teil hier. Zunächst bewegte sich die Wolkensäule sehr langsam. Aber als ich sah, dass unter der Wolke eine Person, der hohe Priester war, erkannte ich, dass es Jesus ist. Er erscheint auf diese Weise. Er trägt nicht buchstäblich die Gewänder eines Hohepriesters. All dies Äußere sind Bilder der eigentlichen Realität unseres Herrn. Sie dienen dazu, uns Wahrheiten zu veranschaulichen. Blau bedeutet himmlisch, er ist vom Himmel. Deshalb trage ich heute blau. Nein, das merke ich jetzt gerade erst. Die Glocken des Hohepriesters symbolisieren die Gaben des Heiligen Geistes. Die Glocken und die Früchte, die Glocke und die Frucht. Die Frucht des Geistes gibt es neunfach. Und es gibt neun Kategorien der Gaben des Heiligen Geistes. Hört ihr zu? Neun Manifestationen der Frucht des Geistes, neun Manifestationen der Gaben des Geistes. Also, ich sah Jesus. In dem Moment, als ich Jesus erblickte, bewegte er sich rasch auf unser Gebäude zu. Es sah aus, als würde er gehen, doch ich kann gar nicht beschreiben, wie schnell es war. Ich sagte im Schlaf, stopp das Video! Mach es langsamer! Ich war wohl noch im Arbeitsmodus. Ihr wisst schon, beschäftigt mit unserem Team in der Abteilung für kreative Künste. Ich sagte, mach das Video langsamer, es ist zu schnell. Aber er ging weiter, er war wirklich sehr schnell. Er ging durch den Eingang. Und dann wachte ich auf. Dann wurde mir klar, dass dieser Traum von Gott war. Er sagt, was früher lange dauerte, wird in diesen letzten Tagen beschleunigt geschehen. Ich glaube, er kommt bald wieder. Das gibt mir ein neues Verständnis dafür, was er meint, wenn er mehr als einmal von seiner Rückkehr spricht. Habt ihr das gelesen, wie Jesus von seiner Wiederkunft spricht? Das erste Mal kam er, um unser Retter zu sein. Er kommt wieder, um uns zu retten, bevor das Schlimmste auf dieser Erde passiert. Könnt ihr sehen, trotz all des Fortschritts, der menschlichen Intelligenz und Technologie, KI und allem, was dazugehört, die Menschen wollen immer noch einander töten. Die Menschen haben sich immer noch nicht moralisch geändert. Wenn überhaupt, erleben wir einen moralischen Verfall. Die Menschen kämpfen gegeneinander. Jedes Mal, wenn ich in die Social Media reinschaue, sind so viele Menschen wütend, voller Bitterkeit. Was ist mit dem Fortschritt der menschlichen Intelligenz, den Durchbrüchen in Wissenschaft und Technologie und all dem? Der Mensch ist das, was er immer war, ein Sünder. Nur, dass es jetzt offensichtlicher ist. Wir brauchen Jesus. Und das Schlimmste wird noch kommen. Die Bibel spricht von einem dritten Weltkrieg. Aber ich glaube, die Entrückung wird sich vorher ereignen. Ich glaube das. Sie kann kommen, bevor das eintrifft. Aber was ich in meinem Traum sah, war, dass die Ankunft Jesu so schnell sein wird, dass ich verstand, was er meinte, als er über sein Kommen sprach. Siehe, ich komme bald. Ich habe das Wort bald im Griechischen nachgeschlagen. Und es kann sowohl zeitlich schnell als auch plötzlich bedeuten. Plötzlich komme ich. Man erwartet es nicht einmal. Menschen dachten jahrelang, es beziehe sich auf die Zeitspanne. Siehe, ich komme bald. Aber er hat das ja vor 2000 Jahren gesagt, also kann nicht die Zeitspanne gemeint sein. Vielmehr bedeutet, siehe, ich komme bald. Wenn ich komme, wird es schnell gehen. Es wird plötzlich sein. Genau wie der Heilige Geist am Pfingsttag kam. Plötzlich war da ein brausender, gewaltiger Wind. Plötzlich. Amen. Okay, das war mein Traum. Diesen Teil müsst ihr nicht akzeptieren, okay? Okay. Aber ich glaube, er kam von Gott. Oft kommen meine Träume vom Fladenbrot, das ich abends gegessen habe. Also denkt nicht, dass jeder Traum von Gott kommt, in Ordnung. Aber wenn ihr einen negativen, tragischen Traum habt, dann bindet ihn gleich nach dem Aufwachen im Namen von Jesus. Sagt einfach, ich binde diesen Traum im Namen von Jesus. Preist den Herrn. Warum probiert ihr es nicht zuerst an eurem Pickel aus? Pickel, ich verfluche dich im Namen des Herrn Jesus. In Ordnung, fangt damit an. Schaut euch im Spiegel an und sagt, Haare, seid fruchtbar und mehret euch im Namen von Jesus. Ach, mir ist das zu albern. Okay, macht es, wie ihr wollt. Jesus hatte keine Probleme damit, mit Bäumen zu sprechen. Er sprach zu einem Baum und der Baum verdorrte. Weil der Feigenbaum unfruchtbar war, verfluchte er ihn. Von nun an soll niemand mehr Frucht von dir essen, für immer. Der Baum starb. Er sprach zu Dämonen, sie wichen. Er sprach zu Stürmen, sie gehorchten. Wenn ihr euch dafür zu vornehm seid und nicht mit diesen Dingen sprechen möchtet, ich spreche nur mit Menschen, dann erkennt ihr nicht, dass ihr eingeschränkt seid und der Teufel das liebt. Was mich und meine Familie angeht, so sprechen wir zu Krankheiten und Gebrechen, denn wir wollen gesund bleiben. Wir wollen zu unseren Bäumen sprechen, dass sie üppig wachsen. Wenn wir Bäume in unserem Haus oder Garten haben, wollen wir zu ihnen sprechen. Amen. Pastor Mark hat einmal ein Experiment mit Pflanzen in seinem Haus in einem Reagenzglas gemacht. Er hat sie auf Watte wachsen lassen. Und zu einer sprach er fortwährend Flüche, über Monate hinweg. Er hat Fotos, die die Entwicklung der Pflanzen belegen. Zu einer anderen sprach er in Zungen. Und zu einer weiteren sagte er einfach nur Segnungen. Du wirst gut wachsen, ich liebe dich. Er sprach mit den Pflanzen. Nach einiger Zeit, ich habe vergessen, wie lange es war, starb die Pflanze, die er verflucht hatte. Vielleicht lassen wir ihn das nächste Mal predigen und zeigen euch das Foto, okay? Ja, das Foto ist zeitgestempelt. Er wird euch sagen, wann er es gemacht hat. Sie starb. Und die, die er gesegnet hatte und zu denen er in Zungen gesprochen hatte, gediehen. Ist das nicht interessant? In euren Worten liegt also eine enorme Kraft. Aber es seid nicht ihr, die diese Kraft haben. Die Kraft liegt im Heiligen Geist. Lernt ihr, Leute? Kommt schon, lernt ihr. Ich spüre, dass der Herr unsere Gemeinde in eine neue Dimension der Vollmacht und Kraft führt. Also, das Vorhandensein oder Fehlen von Frieden zeigt uns, wie der Heilige Geist uns führt. Genauso lernen wir in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie wisst ihr, dass ihr Gottes Kinder seid? Der Heilige Geist und unser Geist geben Zeugnis. Pastor, ich kann es nicht erklären. Ich kenne nicht alle Bibelverse. Ich bin ein junger Christ, ein junger Gläubiger. Ich weiß nur, dass ich gerettet bin. Woher wisst ihr, dass dies eure Gemeinde ist? Es gibt viele gute Gemeinden überall auf der Welt und auch in unserem Land. Aber ihr seid hierher gekommen und habt euch wie zu Hause gefühlt, nicht wahr? Wenn ihr euch nicht wie zu Hause fühlt, was bedeutet das? Dann ist dies nicht eure Gemeinde. Oder? Aber beginnt nicht gleich so zu denken, nur weil ihr korrigiert werdet. Niemand fühlt sich zu Hause, nachdem er korrigiert wurde. Dies ist kein triftiger Grund, sich nicht zu Hause zu fühlen. Wenn es wirklich ein Zuhause ist und Liebe vorhanden ist, wird es auch Korrekturen geben. Kolosser 3, Vers 15 besagt, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Und das Wort regiere ist im Griechischen sehr interessant. Es ist das Wort Brabiu. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Es bedeutet, als Schiedsrichter zu fungieren. Wisst ihr, was ein Schiedsrichter in einem Spiel tut? Ein Schiedsrichter entscheidet, drin, aus, der Ball ist aus. Nicht wahr? Lasst uns jetzt nicht über den Videobeweis sprechen, okay? Ich rede über den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist derjenige, der das endgültige Ergebnis festlegt. Nicht wahr? Der Heilige Geist wirkt als Schiedsrichter. Das ist der Begriff, den der Apostel Paulus verwendet. Das griechische Wort meint die Rolle eines Schiedsrichters. Paulus sagt, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zum Beispiel bei der Suche nach einem Ehepartner. Verehrte Damen, denkt sorgfältig darüber nach, wen ihr heiraten sollt. Wenn ihr in jemanden verliebt seid, mögt ihr denken, ich fühle immer Frieden, wenn ich bei ihm bin. Doch wartet ab, wie es nach einem ersten Streit aussieht. Es ist wichtig, nicht nur die guten Seiten einer Person zu sehen. Ihr solltet auch ihre Fehler und Schwächen kennenlernen. Gebt euch Zeit, herauszufinden, ob dies wirklich die Person ist, mit der ihr euer Leben verbringen wollt. Wenn ihr ganz tief in eurem Herzen, dort, wo der Heilige Geist wohnt, keinen Frieden empfindet, ist das ein Warnsignal. Auch wenn diese Person sagt, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, nachdem sie euch emotional verletzt oder beschimpft hat. Seid vorsichtig. Ein solches Verhalten kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Person möglicherweise nicht der richtige Partner für eine Ehe ist. Ich hatte übrigens nicht geplant, das zu sagen, aber ich rate euch, überstürzt nichts. Amen. Ich habe gesehen, wie Menschen die Falschen geheiratet haben und ihr geistliches Leben daraufhin bergab ging. Sie begannen zu zweifeln und dachten wie die Welt. Sie gingen nicht mehr mit Gott. Achtet darauf, die Frucht von Gottes Lehre wird niemals Bitterkeit hervorbringen. Bitterkeit ist gefährlich, das sage ich euch. Bitterkeit ist wirklich gefährlich. Oft tritt Krankheit auf, nachdem Bitterkeit entstanden ist. Manchmal sogar schon kurz danach. Das kann ich euch aus der Bibel beweisen. Als Gott sich das erste Mal als Jehova Rapha vorstellte, ich bin der Herr, der dich heilt, wo war das? An den bitteren Wassern von Mara. Es war, weil sie Bitterkeit schmeckten. Gott wollte ihnen vermitteln, Bitterkeit und Krankheit sind miteinander verbunden. Diese Bitterkeit kann sich nicht nur gegen andere Menschen richten, sondern auch gegen Gott. Man kann einen Groll gegen Gott hegen, aufgrund seiner Lebenserfahrung und allem, was damit verbunden ist. Es ist Bitterkeit. Ich habe das Hebräische nachgeschlagen. Es ist das Wort Bitterkeit, auch in Beziehungen. Wir haben jetzt gelernt, dass Bitterkeit sogar Herzinfarkte verursachen kann. Wenn ihr die Bitterkeit loslasst, werdet ihr auch die Krankheit los. Die Person, gegenüber der ihr bitter seid, kann sehr glücklich sein. Bitterkeit ist wie Unversöhnlichkeit. Es ist, als ob man Gift für jemand anderen zubereitet, aber selber trinkt. Hey, das ist nicht klug. Es ist, als ob man Gift mischt und dann selbst trinkt. Die andere Person kann sehr glücklich sein, wisst ihr? Egal wie gerechtfertigt euer Anliegen scheint, es gibt keine Rechtfertigung für Bitterkeit in eurem Herzen. Vergebt der Person und macht weiter. Habt ihr bemerkt, dass ihr jedes Mal, wenn ihr vergebt, einen Preis zahlt? Ja, aber Gott liebt das, denn Gott ist ein vergebender Gott. Das bedeutet nicht, dass der Grund dafür verschwunden ist. Nein, der Grund ist immer noch da, aber ihr ertragt es. Macht nichts, ich verzichte auf meinen Verlust. Er hat mich betrogen, aber ich vergebe ihm. Nun, vergeben bedeutet nicht, dass ihr diese Person zu eurem besten Freund machen müsst. Nein. Wenn jemand sich als unehrlich und hinterhältig erwiesen hat, vergebe ich ihm in meinem Herzen. Aber ich muss ihn oder sie nicht heiraten, nicht wahr? Das bedeutet, Grenzen zu ziehen. Ich möchte euch das klar machen, okay? Das ist nicht jemand, mit dem ihr eine Beziehung haben oder dem ihr nahe sein solltet. Aber wir sind doch der Leib Christi, Pastor Prinz. Ja, im Leib Christi sind wir eins, wir vergeben. Liebe muss da sein, in Ordnung. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch jedem nahen müsst, wenn ihr wisst, dass derjenige euch manipuliert. Selbst beim Körper sollten sich die Nase und die Achselhöhle nicht zu nahe kommen. So. Also lasst den Frieden Gottes in euren Herzen als Schiedsrichter wirken. Achtet auch darauf, wie manche Leute Prophezeiungen nutzen, um euch zu manipulieren. Ich lehre zwar darüber, auf Gottes Stimme oder Gottes Führung zu achten, aber ich benutze ungern das Wort Stimme. Denn viele suchen nach hörbaren Stimmen. Es ist eher ein innerer Frieden oder eben das Ausbleiben davon. Wenn euch jemand sagt, das ist eine gute Investition, ich sage dir, Gott hat zu mir über diese Investition gesprochen und in eurem Herzen spürt ihr keinen Frieden, dann lasst die Finger davon. Durch solche Maschen werden Schneeballsysteme ermöglicht. Wusstet ihr, Schneeballsysteme können sogar Menschen überlisten, die als intelligent gelten? Prominente lassen sich darauf ein. Nicht nur das, auch Experten in Geld- und Wirtschaftsfragen, bekannte Finanzleute waren schon in globale Schneeballsysteme verwickelt, von denen wir alle gehört haben. Wenn es dann scheitert, sind viele Menschen betroffen. Einige nehmen sich daraufhin sogar das Leben. Aber seht, das ist die Klugheit dieser Welt. Sie verlassen sich auf das, was sie sehen, auf ihren Verstand. Sie folgen nicht dem, was in ihrem Herzen ist. Aber noch einmal, die Menschen der Welt haben nicht den Heiligen Geist. Ihr ja. Jemand mag zu euch kommen und euch mit schönen Worten überhäufen, euch rauf und runter loben, du bist ein toller Mensch und so weiter. Da war einmal jemand, entschuldigt, falls ihr nicht wisst, wer das ist, er stand an der Tür einer Gemeinde und sagte Folgendes. Weißt du was? Der Pastor kümmert sich nicht wirklich um dich. Ich sehe eine Berufung in deinem Leben. Wenn ich dich anschaue, sehe ich, dass du gesalbt bist. Aber ich verstehe nicht, warum du nicht zu einer Führungskraft berufen bist. Du hast so viel Potenzial. Ist das dein Baby? Oh, wie süß. Und so wurden nach und nach die Herzen der Menschen gestohlen. Und dann David. Ihr kennt die Geschichte bereits. Es ist die Geschichte von David. Und wer stand an der Tür? Sein Sohn Absalom. Absalom sagte, dein Anliegen, die Probleme, die du mir vorbringst, sind berechtigt. Aber der König hört dir nicht zu. Oh, wäre ich doch König. Natürlich, das kann ich vergessen. Wie könnte ich König sein? Was ist dein Problem? Übrigens, du siehst heute großartig aus. So wirkt Satan. Und so hat Absalom die Herzen des Volkes Israel gestohlen. Sein eigener Sohn, Davids eigener Sohn. Aber ihr kennt die Geschichte, richtig? Sie endete mit Absaloms Tod und Gottes Rechtfertigung Davids. Seitdem gibt es den Geist Absaloms. Seid vorsichtig bei Leuten, besonders bei religiösen Leuten, die Gottes Namen verwenden. Sie haben das gelernt und von da an ist alles. Hey, Gott hat mir gesagt, du musst das tun. Gott hat mir das gezeigt. Übrigens, meine Investition, ich sage dir nur, Gott hat mir das gesagt. Seid wachsam. Je öfter ihr Gott hat gesagt hört, denkt daran, was Pastor Prinz gesagt hat. Diejenigen, die wirklich Gottes Stimme hören, lassen die Ergebnisse für sich sprechen. Sie lassen die Ergebnisse für sich sprechen. Wer wirklich hört, der braucht sich nicht selbst zu loben und ständig zu wiederholen. Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Sogar wenn ich euch von meinem Traum erzähle, richtig? Ihr müsst ihn nicht akzeptieren, denn er ist kein Teil der Bibel. Obwohl ich persönlich glaube, dass er von Gott kam, spricht Gott selten auf diese Weise zu mir. Die meisten meiner Träume sind nicht von Gott. Und ich träume viel. So wie die Bilder vor eurem inneren Auge, wenn ihr für jemanden betet, nicht jedes Bild ist von Gott, besonders wenn ihr von etwas anderem stark beeinflusst worden seid. Aber ihr könnt erkennen, wie Gott normalerweise spricht, durch Visionen und Träume, der Sprache des Heiligen Geistes. Vielleicht gibt es ein Bild, mit dem er euer Herz und euren Verstand reinigen möchte, wie das Bild aus Psalm 1, dass ihr wie Bäume an Wasserbächen gepflanzt seid. Ihr seht einen Überfluss in euren Gedanken. Ihr seht euch selbst als denjenigen, bei dem alles gedeiht. Alles, was er tut, gedeiht. Und dann passiert es, ihr macht einen Fehler bei der Arbeit und plötzlich ist der Chef hinter euch her, aber ihr sagt, alles, was ich tue, gedeiht. Sogar meine Fehler, alles, was er tut, gedeiht. Zum Abschluss. Dies könnte der Beginn einer Predigtreihe werden. Wir werden sehen. Aber ist das anwendbar? Pastor, ich weiß, dass vieles davon zutrifft. Lasst mich zum Abschluss kommen. Ich spüre, der Geist Gottes möchte, dass ich fortfahre. Woher weiß ich, dass es Gott ist? Wenn mir jemand prophezeit, eine vertrauenswürdige Person, vielleicht mein Gruppenleiter oder jemand Ähnliches, denn wir wollen die Gabe der Prophezeiung nicht verwerfen. Es ist eine gültige Gabe, eine der Gaben des Heiligen Geistes. Also die Gabe des Propheten im Neuen Testament dient der Ermahnung, Ermutigung, Tröstung und Erbauung, richtig? Es muss aufbauen, okay? Es geht nicht um Investitionen. Es ist ein Wort, das zu euch kommt und ihr sagt, Mann, das bestätigt, was ich in meinem Herzen gespürt habe. Neulich sprach ich mit einem anderen Christen im Ausland. Er besitzt ein Hotel. Er schickte mir einen Artikel über sein Hotel und ich sah darin einen Namen. Am Telefon sagte ich ihm, während wir über andere Dinge sprachen, diese Person, die dein Hotel leitet? Er sagte, ja, was ist mit ihm? Lass ihn machen. Lass ihn voll verantwortlich sein. Mikromanage ihn nicht ständig. Ich hatte seinen Namen gerade erst gesehen. Er schickte mir den Artikel und ich sagte, diese Person, der Leiter deines Hotels, lass ihn machen. Mikromanage ihn nicht. Vertraue ihm. Er wird Fehler machen, hier und da ein paar, aber er wird sich bewähren. Er erwiderte, du bist ein Prophet. Nein, das bin ich nicht, okay? Er hat das gesagt. Ich erzähle euch nur, was er gesagt hat. Er sagte, du bist ein Prophet, denn gerade heute habe ich ihn zurechtgewiesen. Das geschah gerade erst vorgestern. Mit anderen Worten, ich kam nicht daher und sagte, so spricht der Herr. Ich fühlte mich einfach gedrängt, es ihm zu sagen. Und wenn das Wort von Gott ist, wird es bestätigen, was die Person bereits im Herzen hat. Im Neuen Testament ist es nicht wie im Alten Testament. Der Prophet Samuel sagte Dinge, die die Menschen noch nie zuvor gehört hatten. Jesaja ebenfalls. Es war richtungsweisend. Im Neuen Testament hingegen ist Prophezeiung bestätigend. Warum? Weil Gott in euch ist. Er sagt, ich werde in ihnen wirken und in ihnen wohnen. Jeder von uns kann den Herrn kennenlernen, nicht nur die Pastoren, nicht nur die Leiter. Wir alle können Gottes Stimme hören. Leiter haben eine größere Autorität, ja, wegen ihrer verantwortungsvollen Position vor Gott und weil sie die Aufgabe haben, über eure Seelen zu wachen. Das ist also ein höherer Grad. Ja, aber warum kommt ihr zu ihnen? Für Bestätigung, nicht für Richtungsweisung. Wenn jemand euch eine Richtung gibt, du sollst in dieses Land gehen, aber ihr habt kein Verlangen nach diesem Land, dann nehmt diesen Propheten mit. Sagt, du kommst mit mir. Denn wenn du mir sagst, ich soll gehen, musst du später auch derjenige sein, der mir sagt, wann ich zurückkommen soll. Ihr werdet sehen, plötzlich sagt er, nein, dieser Ruf, ich spüre, Gott sagt, er ist nur für dich. Es gibt Menschen, die mir so etwas sagen. Sie sagen, Gott hat mir gesagt, dass ich dir das sagen soll, Pastor Prince. Dann sage ich, Gott hat mir gesagt, dir zu sagen, dass das, was du gehört hast, nicht von ihm stammt. Ich kenne ihn ebenfalls. Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott zu uns spricht? Es gibt noch so viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Wenn also jemand euch ein Wort gibt und es bestätigt nicht, was ihr bereits wisst, dann legt es zur Seite, okay? Vor allem, wenn jemand um eine Investition oder finanzielle Beteiligung bittet, seid vorsichtig, wenn derjenige Gottes Namen verwendet. Ich schätze es, wenn Christen sagen, hier sind die Vor- und Nachteile, bete darüber und entscheide selbst. Aber ich habe keine Wertschätzung für diejenigen, die ständig sagen, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Je öfter sie Gott hat gesagt wiederholen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie tatsächlich im Einklang mit Gott sind. Wir haben gelernt, dass der Heilige Geist uns alles lehren kann. Er kann uns Dinge ins Gedächtnis rufen. Besonders bevor ihr in ein Meeting geht, zu einem Vorstellungsgespräch, mit eurem Kind sprecht. Bittet den Heiligen Geist, seine Worte in euren Mund zu legen. Schauen wir uns mal Lukas 21 an. Dort steht, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Der Zusammenhang hier ist, dass Jesus seinen Jüngern sagt, um meines Namens willen wird man euch in Synagogen und vor Regierungen anklagen. Und dann rät er ihnen, so nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Betet dies, bevor ihr mit eurem Kind sprecht, bevor ihr mit eurem Chef oder einem potenziellen Chef in einem Vorstellungsgespräch redet. Bittet einfach den Herrn, lege deine Worte in meinen Mund. Ich bin wirklich darauf angewiesen, wenn ich zu einem wichtigen Treffen gehe und mir wird bewusst, dass ich nicht gebetet habe, dann gehe ich erstmal auf die Toilette. Ich sage, Herr, lege deine Worte in meinen Mund, denn ich kenne Joseph Prince. Wenn seine eigenen Worte herauskommen, dann ist es vorbei. Lege deine Worte in meinen Mund. Wisst ihr, dass Gott das im neuen Bund versprochen hat? Ganz kurz noch. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Plötzlich sagt ihr etwas und die andere Person ist entwaffnet. Gott schenkt euch die richtigen Worte, wenn jemand euch mit euren eigenen Worten fangen will. Wie bei Jesus. Meister, Meister, wir wissen, dass du ein guter Mann bist. Wir haben uns gefragt, wir sind uns sicher, du tust es. Ganz sicher. Aber nur mal so gefragt, sollte ein Mann dem Kaiser Steuern zahlen? Und Jesus antwortete nicht direkt. Er sagte, gebt mir eine Münze. Wessen Bild ist das? Der Mann schaut drauf. Des Kaisers. Darauf Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Amen. Das war's. Die beim Ehebruch ertappte Frau, wollte Jesus sie retten? Er wollte es, richtig? Aber wie konnte er das, ohne das Gesetz zu brechen? Das Gesetz sagte, solche sollen gesteinigt werden. Meister, Mose sagt, solche sollen gesteinigt werden. Was sagst du? Nur gefragt. Erst sagte der Herr nichts, sondern schrieb mit seinem Finger auf den Boden. Aber als er aufstand, waren die Worte, die aus seinem Mund kamen, diese. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging fort, nicht wahr? Er sagte nicht, steinigt sie nicht. Er sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sie gingen. Wir brauchen solche Weisheit für unsere Jobs, unsere Dienste, für die Gemeinde, für unsere Elternschaft, für unsere Kinder. Wir müssen unseren Kindern beibringen, was wir in den Dingen Gottes lernen. Der Pharao sah auf Josef, der ein Sklave ohne Führungserfahrung war. Haben wir noch Zeit? Nur noch ein paar Minuten, okay? Letzte Sache, okay? Ganz schnell. Seht ihn an, einen Sklaven ohne Erfahrung. Wisst ihr, was er sagte? Erstaunlich, diese Weisheit. Bereite dich vor, 7 Jahre Überfluss, leg während dieser Zeit was beiseite, dann 7 Jahre Hungersnot. Suche einen Mann, der einsichtig und weise ist, setz ihn über das Ganze. Das war ziemlich schlau. Er sagte, finde einen Mann. Er hat sich in gewisser Weise selbst befördert, ohne sich selbst zu befördern. Der Pharao schaute ihn an und sagte, Leute, können wir einen besseren Mann finden? Er hat meine Träume gedeutet und sie waren zutreffend. Können wir einen anderen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist? Selbst Menschen dieser Welt werden sagen, können wir so einen Kollegen finden, so einen Mitarbeiter, einen Menschen, in dem der Geist Gottes ist? Schon vorher hatte Potiphar, der ebenfalls nicht gläubig war, gesehen, dass der Herr gedeihen ließ, was Josef tat. Selbst die Menschen der Welt können das erkennen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass dies in jedem Bereich deines Lebens zutrifft. Du musst nicht ausgebildet sein, um die Aufgaben zu erfüllen, zu denen dich der Heilige Geist befähigen kann. Und weißt du was? Es wird zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Handlung sein. Amen. Preist Jesus. Jeder neige seinen Kopf, jedes Auge geschlossen. Dieses Thema ist keineswegs abgeschlossen. Also kommt weiterhin. Wir wissen nicht, was die kommenden Tage bringen werden, aber wenn der Herr mich führt, werde ich darüber sprechen, okay? Okay. Falls du Jesus noch nie als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hast, mein Freund, hör zu. Das Evangelium handelt von diesem wunderbaren Jesus, diesem gelassenen, herrlichen Mann. Gott hat ihn gesandt. Er ist wahrhaftig Gott und wurde Mensch. Zu welchem Zweck? Um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. An diesem Kreuz trug er unsere Sünden. Die Bibel sagt, er trug auch unsere Krankheiten, unseren Fluch, damit wir diese Dinge nie wieder tragen müssen. Das Urteil, das für dich und mich bestimmt war, fiel auf ihn, sodass wir von Gott nie wieder wegen unserer Sünden gerichtet werden, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unseren Glauben in den Herrn Jesus setzen. Und am dritten Tag erweckte Gott ihn von den Toten, Halleluja. Das ist eine Erklärung, dass der Tod, dieser letzte Feind, ebenfalls unter seine Füße gelegt wurde. Er hat ihn für dich und für mich besiegt. Nicht für sich selbst, sondern für uns. In der Bibel steht, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wenn du ihn als deinen Herrn und Retter bekennst, wirst du gerettet. Wo auch immer du jetzt bist, sprich mir das folgende Gebet nach. Und in einem Augenblick bist du gerettet, wenn du von Herzen mitbetest. Sag, himmlischer Vater, ich bekenne, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Er wurde von den Toten auferweckt zu meiner Rechtfertigung. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Danke, Vater. Ich bin gerettet und jetzt reich gesegnet, hoch begünstigt und sehr geliebt von dir. Im Namen von Jesus. Wenn du mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes, eine brandneue Schöpfung. Und da du in dieser Gemeinde gerettet wurdest, komm weiterhin, preis den Herrn. Zukünftige Predigten werden wahrscheinlich hier weitermachen, denn es gibt noch so viel mehr darüber zu sagen. Preis den Herrn. Erhebt eure Hände. Der Herr segne euch und eure Lieben, jeden Einzelnen von euch in der kommenden Woche. Möget ihr die Manifestation seiner Segnungen erleben, besonders in den greifbaren Bereichen des Lebens, sodass die Menschen um euch herum euch sehen, wie Josef, und sagen, hey, er ist von Gott gesegnet, alles, was er anfasst, gedeiht. Möge sich das in der kommenden Woche bis zum nächsten Gottesdienst manifestieren. Und möge der Herr euch und eure Familien sicher und geschützt halten, frei von Gefahren, Schäden, Krankheiten und Leid. Bis zum nächsten Gottesdienst. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Und der Herr schenke euch allen Frieden im Namen des Herrn Jesus. Alle sagen Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.